2. Dschungel. Am Mikrofon Sebastian Bargon. Über 20 Jahre ist es her, dass Punk die deutsche Popszene aufmischte. Inzwischen erinnern sich die in die Jahre gekommenen Fans gern an die alten Zeiten. Dazu beigetragen haben nicht zuletzt das Buch von Jürgen Teipel »Verschwende deine Jugend« und die dazugehörige Ausstellung. Tico, jung dynamischer Fernsehmacher aus Berlin, ist infiziert vom Punk-Revival. Er ist nach Tanga gereist auf der Jagd nach einem Interview mit Ixi, der legendären Punk-Lady, die sich in die Wüste zurückgezogen hat. Teipel soll auch bei ihr sein oder gewesen sein. Vielleicht hat sie das Gespräch mit ihm auf Band aufgenommen. Auf welchen Trip hat Tico sich da bloß begeben? Vergiss deine Bankkonten. Vergiss deine Geldeinlagen und Wertpapiere. Vergiss den Dow Jones, den nächsten Crash. Vergiss deine Gewinne. Vergiss deine Daimler-Chrysler-Aktien. Fallen sie? Never catch a falling knife. Verletzungsgefahr. Nimm dir Zeit. 10, 20, 30 Jahre. Schon ist dein Leben vorbei. Vergiss Tiffany's. Auch wenn du immer mal ein Perlencollier um den Schwanenhals deiner Freundin legen wolltest, aber dir das Geld fehlte. Vergiss New York. Ein Börsencrash macht noch keinen Sommer. Und Sommer ist hier, in Tanga. Die Stadt hatte einen erbärmlichen Ruf. Ohne mich ist Tico verloren. Ich schlendere zufällig vorgestern Abend durch die Empfangshalle von El Minza. Minzgarten, aber ja, genau. Genau hier haben schon Errol Flynn und Hayward ihre Martini on the Rock getrunken. Da fällt mir diese 40-Jährige in Dieseljeans auf. Welcome, good news for you. Like hashish today? Oh Mann, vergiss es. Forget it! Der Beginn einer Freundschaft. Tico managt in Berlin Flolilux. Fernsehen. Verdammt. Einen leichteren Namen hätten sie sich nicht ausdenken können. Flott, liberal, luxuriös. Flolilux. Für junge Leute, die alle Chancen haben, das Größte aus sich zu machen. Naja, wir holen ultimativ das Spannendste für jeden zwischen 20 und 30 raus. Egal ob Jungmanager oder Rumjobber oder rüstiger Rentner. Alle seppen sich irgendwann mal rein. Deutschland ist ein total gemütliches Schlafzimmer gewesen. Weiße Wallegardinen, geblümte Tapeten und in der Wohnküche ein Sauerbraten auf dem Tisch. Am Sonntag zur Kirche schlurfen und zurück. Da musste man mal den Stöpsel rausziehen. Es gab da wohl zwei verschiedene Seiten, gegen die man sich damals als 17-, 18-Jähriger konnte wehren zu müssen. Einmal so das Establishment und dann die, die 10 Jahre zuvor gegen das Establishment aufgebrochen waren, so die 68er. Ich weiß gar nicht, wer der größere Feind war, aber damals war für uns so eigentlich alles gleich langweilig. Also bedrohlicher wahrgenommen habe ich eigentlich eher so den Staat. Und also das habe ich so aus nächster Nähe erlebt, weil ich damals in einer Beamtenausbildung gesteckt habe und so mitten in so einem grässlichen, grauen Büro gesessen bin und irgendwelche Kostenrechnungen geschrieben habe. Richtig, Hochspannung machen wir mit Live-Sendungen, also mit Stars von gestern. Beach Boys, Led Zeppelin und Chartstürmer von morgen, übermorgen. Will die Öffentlichkeit schließlich wissen, wer Muse, Travis oder Coldplay sind? Na klar, Britpop, bisschen gefühlsduselig, aber unendlich echt. Wo liegt der kleine Ort Acker, wollte Tico plötzlich wissen. Kann ich dir sagen, irgendwo zwischen Fumsguit und Tantanplage, am Rand des Sahara. Dann hat er mich als Führer engagiert. In Berlin ist der Lack ab, alles grau, vor allem in deiner Birne. Betongrau. Klar, das musst du korrigieren, meinen Farbfilm einlegen. Afrika. Megasandmeere, irre Gelb. Oasen, Giftgrün. Schreiende Hitze. Ätherische Düfte, Eukalyptus, Mimosen, Tamarisken. Hier und da triffst du Nomaden. Tagsüber knallt die Sonne auf dich runter. Nachts brennen kalte Sterne. Für mich war es wirklich also keine explizit politische Sache, das Ganze. Es ging schon eigentlich im Grunde genommen so um Spaß und Leute schockieren und natürlich dann im Endeffekt auch so die eigene Identität irgendwie zu finden. Was Kunstformen betrifft, hat man damals auch so den Eindruck gehabt, dass es alles verhärtet. 1977 gab es da für meine Begriffe nur noch Jazz-Rock-Gedudel oder bombastisch das Stadion-Geklimpere von irgendwelchen Fachleuten ausgeführt, die so riesen Synthesizer-Bänke hatten. Also ich habe da auch irgendwo einen Weg gesucht, da irgendwo reinzukommen und mich äußern zu können. Aber das habe ich dann gemerkt, als es mit Punk auf einmal möglich war. Da war das also für ganz viele Leute und für mich auch so eine richtige Explosion an Kreativität. Man hat die ganze Zeit nur gebastelt und geklebt und Musik gemacht und gemalt. In Akka, sagt Tico, lebt Ixi, eine stachelige Punklady mit außerirdischen Klamotten und Manieren. Ende der 70er Jahre ist sie nach Afrika ausgewandert, der letzte lebendige Punk-Dinosaurier einer vergangenen rebellischen Generation. Und Jürgen soll auch da sein. Jürgen Teipel, der den Doku-Roman Verschwende deine Jugend herausgebracht hat, mit vielen Interviews aus der ehemaligen Punk-Szene. Okidoki. Jürgen, was ist los mit dir? Sei clever, hol dir bloß keinen Sonnenbrand. Ansonsten ist die Wüste eine geile Bühne. Tierisch leer. Und der blaue Himmel über dir guckt leer zurück. Hier kannst du total high sein. Leer sein. Siehst du irgendwo eine Ampel, die dich stoppt? Ja, es gab damals wirklich so ein Vakuum. So haben es ganz viele wortwörtlich bezeichnet und auch so empfunden. Dass einfach was fehlt. Das ist so eine direkte, klare, einfache Sprache fehlt. Also Schriftstellerei wurde überhaupt nicht mehr ernst genommen. Und Musik war genauso ausufernd, sowohl textlich als auch von Melodien und von den Strukturen her. Ich glaube, also ganz viele Leute haben damals so richtig die Nase voll gehabt von dieser Geschwätzigkeit und von diesem Ausufern. So, und wollten einfach so klare, einfache Sachen auch haben. Hoffe, dass ich den Teipel ins Programm einbauen kann. Mit Ixi will ich unbedingt auf Sendung gehen. Frage, was ist eigentlich aus dem letzten überlebenden gefühlsechten Punk geworden? Ein Wüstenpunk. Spaß muss sein. Mann, oh Mann, Punk hat keine Chance, aber nutze sie. Niemand zertrümmert deine Gitarre. Keiner schlägt dich ins Gesicht. Verdammt, warum auch? Hier kannst du dich bis ins Nichts hinein verkrümeln. Bullen, Wichser, Tussis, Schlampen, Neonbabys, selbst gemeine Nazischweine können sich bis zum geht nicht mehr verkrümeln. Es gab so ein paar Punks, die so nazimäßig gepolt waren, aber die waren also schwindende Minderzahl. Also ich selber habe nie jemanden getroffen. Es gab so in Hamburg anscheinend ein paar, aber das waren mehr oder weniger verehrte Gestalten, die so dieses Hakenkreuz von Sidious so als bare Münze genommen haben und dieses Gebrochene eben da gar nicht verstanden haben. Aber also der Reiz in dem Ganzen lag darin, was man eben damit auslösen konnte. Das zeigt ja auch schon so die Auswechselbarkeit der Symbole. Ich bin selber nie mit Hakenkreuz rumgelaufen, aber mit einem Rough Badge. Also mit so einem Badge damals rumzulaufen, war wirklich hart. Die Raff-Typen haben dem Staat eins auf die Schnauze gehauen. Stark cool. Aber danach war Sense. Zu viele Tote. Komisch. Auf den Bader sind wir irgendwie abgefahren. Ich glaube, es gab wenige, die so die Mittel wirklich hundertprozentig gut und passend fanden. Also das war Leute im Kommission deswegen. Aber von der Haltung her hatte so jemand wie Andreas Bader halt was sehr Glamouröses. Also da konnte man sich wirklich so Geschichten erzählen über dieses Dandytum von ihm und auch über dieses Rebellische. Das war halt so ein deutscher Che irgendwie, den man einfach auch so die Maschinenpistole in der Plastiktüte zugetraut hat. Und das hatte eben so was Spannendes. Im Grunde genommen war er eben so eine Art Cowboy. Klar, man war nicht uncool, aber die hatten doch alle eine panische Angst, dass irgendwas aus dem Ruder läuft. Hier läuft beinahe gar nichts aus dem Ruder. Kein Staat weit und breit. Keine Polizei weit und breit. Keiner, der dir die Fresse poliert, weit und breit. Geht alles seinen afrikanischen Gang. Guck, durch meine Hand fegt der Wind. Am Horizont, Rippen aus Sand. Erstarrt. Naja, die Sahara sagt eben nein. Marzahn, nein. Treptow, nein. Bitterfeld, nein. Penunze, nein. Bürgersöhnchen, nein, nein, nein. Fragt sich, wie lange noch? Bei diesen Großbürgersöhnchen von KFC war es dann wirklich so was ganz anderes. Da ist es dann auch abgeglitten. Also ich habe dort Aktionen erlebt. Ich habe mal in Erding gesehen, wo sie wirklich so mit Gitarren und Stuhlbeinen so das ganze Publikum durchgeführt sind und eine Schneise der Vernichtung hinter sich gelassen haben. Also da war wirklich nichts mehr. Das war wie irgendwo bei Asterix und Obelix so eine Kohorte Gallier so durch die Römer so durchgeführt und so halt weg. So ähnlich war das. Lustigerweise war es für die Leute vom KFC immer irgendwo Spaß. Es kippte dann halt immer. Ja, und also das ging dann so teilweise bis Gehirnerschütterung, Krankenhaus. War teilweise eine ziemlich blutige Angelegenheit bei denen. Aber es war nicht wirklich repräsentativ, das was damals so around war. Also die meisten haben überhaupt keine Gewalt angewandt. Ohne cooles Sponsoring wäre diese Reise hier nicht gelaufen. Bitteschön. Timberland Boots. In der Wüste leisten sie mir wüstenmäßige Dienste. Coca-Cola. Süffiger Reisebegleiter. Coke all over the world. Mann, wir wollen ja zwischendurch auch mal weg vom Old Mainstream. Underground ist angesagt. Krautpunk. Eine Cola, Hassan? Oh ja. Afrika trinkt Cola und Marokko isst Hammelkeule, Dürpflaumen, Sesamkerne. Und Harissa. Natürlich, Tico. Harissa und gebratene Hühner, Couscous, Fisch, Tahina in spitzhütigen Schmortöpfen, Koriander, Kardamom. Zum Schluss gibt es dann Tee à la Monde. Ich rieche Sand, Sonne, Datteln, Wind. Zum x-ten Mal ruft die Steppe. Cottbus, nein. Zwickau, nein. Bautzen, nein. Wirklich, Jung. An mein versifftes Berliner Kellerloch kann ich mich kaum noch erinnern. Oder Peters verschimmeltes Materiallager. Die Wüste verschluckt die Erinnerung. Manchmal klimper ich nächtelang auf meinem ollen Stylophon. Naja, Einfingersuchsystem vor meiner Hütte. Bin immer noch nicht drauf, Crack zu werden. Was hat der olle Beuys gesagt? Jeder ist sein eigener Künstler. Er hat schon die Wahrheit gesprochen, der Joseph Beuys. Also er hing ja auch dauernd im Ratinger Hof rum. Ich selber habe ihn zwar nicht gesehen, aber er war da Stammgast mehr oder weniger. Und so seine Klasse, die damalige Beuys-Klasse, die ist damals samt und sonders vom Rock'n'Roll-Image zu Punk übergeschwenkt. Und so Leute wie Markus Oehlen, der Maler, haben dann angefangen, in Bands mitzuspielen. Der war ja Schlagzeuger für Mittagsbrot zum Beispiel. Und obwohl er überhaupt nicht spielen konnte und nur ein völlig schräges, altes, kaputtes Schlagzeug hatte, aber darauf kam es halt nicht mehr an. Und Duff haben zum Beispiel auch angefangen mit so einer kleinen 10-Mark-Mini-Kaufhausorgel, wo man wirklich nur die blödsten Töne rauskriegen konnte. Das war wirklich dilettantisch, überhaupt nicht perfekt. Aber das war so damals die Spannung, diese schrägen, unfertigen Sachen. Kebab-Träume von Duff. Starke Sessions überleben eben. Im Nirvana. Da haben wir nichts mehr zu verlieren. Weit weg vom Mainstream, weg von peppig und gestylt. Also, was ist die Wüste? Die Wüste ist die Fortführung der Verweigerung mit den Mitteln der Natur. Und was ist Punk? Punk ist die Verweigerung von Musik unter Mithilfe der einstürzenden Neubauten. Bei Leuten in einstürzenden Neubauten ging es wirklich darum, auch so die eigene Umwelt so in das Musikmachen einzugehen. Also als sie da in diese Autobahnbrücke reingekrabbelt sind, um die erste Single aufzunehmen, einfach da einen Batterieverstärker selber gebaut, weil so ein Batterieverstärker gekauft, das gab es damals noch gar nicht. Und Leute, die alle sagen, die sind echt noch völlig begeistert von diesem Gefühl, dass diese Autobahnbrücke, der Innenraum, der hohe Raum, da dieser 50 Meter lange Raum mit diesem Stahlresonanzboden, also was ist da denn für Eindrücke waren. Also ich kannte Andrew Unruh damals nicht, aber so viele Leute aus Berlin haben mir damals erzählt, der war so ständig nur auf Baustellen unterwegs und hat irgendwelche Lüftungsschächte aus Alu geklaut. In Afrika laufen die Uhren anders. Aber ja, Hassan, andere Länder, andere Sitten. Glaub ja nicht, dass wir nicht auch manchmal durch die Wüste ziehen, durch die Wüsten unserer Metropolen. Im Ernst, wir schielen nicht nur auf Einschaltquoten, wir kriegen ein astreines Feedback. Hoffentlich brauchen wir nicht Monate nach Akka. Nächste Woche werden in New York die MTV Music Awards verliehen. Eminem, Fatboy Slim, Destiny's Child, alle in 5 Kategorien nominiert. Nee, demnächst dann das Mega-Event von Camel. Eine Woche Techno-Rave. Abtanzen nonstop, die Leute in Techno-Trance. Die tanzen dann ohne Anfang und Ende, wie Maschinen. Ja, Hassan, wie Maschinen. Hey Jürgen, wir haben Maschinen aus dem Boden gestampft. Das wollen wir mal festhalten, oder? Neinsagermaschinen. Waren Helden an Neinsagermaschinen. Eisenleer. Man hat schon noch so auf so alte Helden zurückgegriffen, aber das waren eher die, die so eine kompromisslose Härte vertreten haben, meistens so wie die Who zum Beispiel. Darauf konnte man sich einigen. Man musste natürlich dann auch viel ablehnen, was dann so bei zweiter Überlegung oder zumindest 10 Jahre später man dann vielleicht erst entdeckt hat. Also Peter Hein hat jahrelang Musik gemacht, ohne allzu viel von den Beatles zu kennen, also beziehungsweise er kannte fast gar nichts davon. Es war wichtig, so einen Punkt zu machen und zu sagen, so, wir versuchen jetzt alles neu zu machen. Das war wirklich so der Versuch, die Welt neu zu erfinden. Und das war, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, weil es ganz viel frische Energie freigesetzt hat. Frische Energie kannst du vor allem hier tanken. Den Karawanen spiele ich unsere Lieder vor. Je weiter du reitest ins weite, weite Land, umso mehr schreit es nein, nein, nein. Keine scheiß Verramschung. Null Bock auf Business. Blutsauger und Profitien sind out. Der Kick ist die Musik, ey. Nur die Musik. Da gibt's Kids heute, die kriegen ihre Kicks von anderen Dingern. City Climbing, Downhill Biking, Elevator Jumping und Trash Skiing. Weiß nicht, also heutzutage sind die Kids also sehr bewusst, was Musikgeschichte betrifft. Die können alles so von den 50ern bis zu den 90ern samplen und kennen sich total gut aus. Und damals hat man einfach gesagt, nee, nix da. Also es gibt wohl ein paar Sachen von damals, die finden wir gar nicht so schlecht, aber wir beziehen uns auf nichts. Also wir machen unser eigenes Ding. Und man fängt dann wirklich an mit diesem Rhythmus, den Markus Oehlen gespielt hat. Einfach dieses Bum, Tack, Bum, Tack. Weil das alles war, was er konnte auf dem Schlagzeug. Und er hatte wirklich Mühe, das über 3,5 Minuten durchzustehen. Und irgendwann nach einem Jahr oder so, nach so ein bisschen Üben, wo er auch eigentlich keine Lust hatte, wurde das dann so ein bisschen besser. Aber dann war es wirklich ein Problem. Also dann war es eben auch nicht mehr so spontan, also dann wurde es so ein bisschen kopfmäßig. Also dann kamen wieder so diese alten Business-Dinger rein. Ja. Wem die Stunde in Afrika schlägt, dem schlägt eine Wüstenstunde. Nach 4 Tagen ist es dann soweit. Tico und ich treffen uns im Reichern bei Couscous und Hamel. Tico liebt Harissa, scharfe Chilisauce und 1000 Gewürze. Wir hören den Koran. Dreisprachig tönt er aus einer Stereoanlage heraus. Gebetsmühle, das war's dann. Hassan noch eine Stunde Koran und ich ersaufe wie eine Fliege im Bierglas. Komm, lass uns die Punk-Lady sehen. Bin gespannt auf ihre Punk-Version vom Koran. Wir schlendern durch die Stadt. graue Wolken. Die ersten Regentropfen platschen auf Dicos Baseballkappe. Allah hat uns erhört. Es gießt kübelweise kostbares, seltenes Nass. Jetzt in der Sahara? Natürlich. Weiß der Himmel, warum es diese Punkfrau gerade in die Wüste zieht. Vielleicht der ultimative Superkick. Wie Bungee springen? Beschleunigung von 0 auf 100 in einer Sekunde. Dico, ich glaube fast, du verstehst die Wüste nicht. Versuche einmal, an nichts anderes als an Sand zu denken, Sand zu fühlen. Sand rieselt durch dein Haar, du atmest Sand, du hustest Sand, trinkst Sand. Sand ist dein Zuhause. Schwimmst du Sandmeere, über dir sonnenblau, dein Himmel vibriert. Aus der Stille kommen faszinierende Geräusche. Allah, der Allmächtige, schuf den Garten Eden für die Menschen und er schuf die Wüste, ein Eldorado für Kamele. Hassan, hoffe, du willst mir nicht noch ein Kamel unterjubeln. Lange Stelzen, große Schritte. Mir wäre mehr nach einer spritzigen Wüstentour. Rallye Paris-Dakar, da geht der Punk ab. Mit Autos und Motorrädern und 100 Sachen quer durch den heißen Sand. Die Einheimischen stehen am Rand und bieten Erfrischungsgetränke an. Du kriegst eine volle Pulle Natur und volle Pulle Geschwindigkeitsrausch. Rettungswagen mit Blaulicht rasen durch die Trucks. Schade, dass die Serviceteams nicht mehr mit Flugzeugen drüber fliegen. Die Kamelen nennen wir Marokki. Man muss sie zartfühlend behandeln und liebevoll auf sie hinaufsteigen. In ihrem Leib gurgelt es wie in einem verrosteten Rohr. Nein, lieber ohne Kamel. Übernächste Woche soll ich wieder auf Sendung gehen. Stichwort Punk Lady. Die Fans wollen schließlich wissen, was ein Urknall ist. Urknall? Ich gehe in kein Studio und verschwende meinen Sound. Lieber verschwende ich mich bis zum letzten Tropfen. Von meiner Hütte aus gucke ich nach Süden, Norden, Osten, Westen. Wahnsinnige Konzentrationsübung. Aus meinem Rekorder hämmert es Gott verlassen. In meinem Kopf hämmert es auch Gott verlassen. Ich bin ein No Future Angel. Ich bin mein eigener Punk-Sound. Die Sandmeere spülen ihn hinaus. Bin eben mit meinem Sound lieber ganz, ganz weit draußen. Unsere Punk-Jungs in Berlin waren tierisch bissig. Die erklärten dir den Krieg. Erstmal empfand ich es schon so, dass es im Punk zum ersten Mal zumindest grundsätzlich möglich war, dass Frauen überhaupt selber eine Band gründen konnten, ohne dass es eben sowas von der Industrie ausgedachtes war. Von der Industrie ausgedachtes, nur über meine Leiche. Wie nichts, was du von der Industrie zum Schluss verwurstet. In den Business-Etagen sitzen Abzocker auf dem Sprung und wollen dich in eine süße, schnucklige Richtung polen. Dann ist der Lack ab. Purer Sound ist nicht mehr angesagt. Plötzlich fängst du an, alt zu werden. Wirkliche Popmusik konnte man damals wirklich nur machen, wenn man sich auf diesen Studio- und Major-Label-Kreis eingelassen hat. Und die haben einen, also das wusste ja jeder, wirklich ausgesaugt bis aufs Blut. Irgendwann kam dann eben so das Interesse auch von der Industrie. Dann haben plötzlich so Bands wie Fehlfarben Angebote von der EMI gekriegt oder Palle Schaumburg haben eine Menge Geld gekriegt, zum Beispiel von Phonogramm war das, glaube ich. Knete, Knete, Mensch, ich rieche Knete, fresse Knete, scheiße Knete. Aber nicht hier draußen. Und so abgedreht soll es verdammt nochmal auch bleiben. Die Industrie kann mich mal. Auch der Flolli-Lux-Typ. Kommt der nicht, um mich auszuquetschen? Ich soll hochtürig laufen und sein Ego füttern? Vergiss es! Ich will mir kein Bein abhacken. Ich atme in meiner Wüste nach innen gewandt. Ich bin eine Wüstenblume. Komm, Jürgen, lass uns abhauen, ja? Lass uns durch die große Stille wandern. Oder willst du lieber zurück zum Beton? Ich besorge jetzt Flugtickets und wir fliegen von Tangier nach Agadir. Von da weiter mit einer kleinen zweimotorigen Maschine nach Zagora. Palmenhaine und verschwiegene Kasbas. Von da mit Motorrädern nach Fumsguid, weiter am Wüstenrand. Dann passieren wir Oud Meskau mit seinen Felsengravuren und erreichen endlich Akka inmitten von Palmenhainen. Endlich Akka. Hassan, die Sonne brennt wie ein Flammenwerfer. Wie hält man das bloß aus? Mir ist schwindelig. Meine Augen brennen. Nächstes Mal reise ich bestimmt in der Regenzeit. Jetzt aber schnell, Hassan. Erst einen doppelten Espresso und dazu Ixi. Ja, jetzt ist jede Menge Punk angesagt. Wenn Ixi clever ist, macht sie eine richtig irre Show. Der allerletzte Punk spielt in einem Mega-Sandkasten vor Europas Haustür. Ha, Mensch, Mädel, sag bloß nicht, man hat dich in die Wüste geschickt. Oder doch? Für meine Zuschauer bist du ein gefährliches, bissiges Tier. Oh, Gott sei Dank weit weg von der Heimat. Die Punk-Lady mit den grünen Haaren haben wir denn leider nicht mehr gefunden. Die Leute erzählten, sie hätte ihren Rucksack genommen und sich mit einem Typen durch die Wüste aufgemacht. Reiner Wahnsinn. Dico hat denn noch einen halben Tag getobt. Die Wut hat ihm den Schlaf geraubt. Am nächsten Morgen hat ihn die Magie der hellen Wüstensonne eigentümlich somnambul gemacht. Nach 3 Tagen traten wir die Rückreise an. Der Ton ist ein Meister aus Deutschland. Vergiss Marokko und die Schatten der Nacht. Vergiss den Hafen von Tanga. Vergiss die kleinen Gauner. Vergiss Jean Genet, William S. Burroughs, Jack Kerouac. Vergiss sie. Sie alle liebten Tanga. Vergiss die Moscheen, die Feuerschlucker und Wahrsager auf den Plätzen. Vergiss die Wüste. Du kannst kein Schiff durch die Wüste ziehen. Vergiss Ixi. Vergiss die Lady mit den grünen Haaren. Vergiss sie. Sie ist eine Fata Morgana gewesen. Es hat zahlreiche Elemente der Hektik und des Gehetztseins. Eben der Flucht. Ja, muss man fragen, der Flucht vor wem? Der Flucht doch vor dem gesteigerten Fahndungsdruck und der systematischen Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit der Polizei. Und man kann diesen Leuten nur raten, diesen unsinnigen Kampf doch aufzugeben und nicht den Weg zu gehen, der sie in einen solch schrecklichen Tod führt, aufzugehen, denn das kann man wohl sagen, wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Sie hörten Wüstenpunk von Mona Winter mit Sascha X, Matthias Hase und Jaron Goldstein. Produktion Daniel Sänger, Rolf Knapp und Waltraud Gruber. Regie Ulrich Lampen